Dem Bericht der südkoreanischen Online-Zeitung Tongiljos zufolge hielt die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Parkune-Regierung am 20. April in Seoul eine Pressekonferenz ab und erklärte, dass die 23. gesamtnationale Aktion gegen die Umtriebe der Kräfte, die eine falsche Staatspolitik trieben und für die Liquidierung der sozialen Dekadenz am 29. April durchgeführt wird.